Jetzt. Guten Tag, mein Name ist Dr. Sakci. Ich bin der zuständige Arzt für Sie auf dieser Station. Bevor wir Ihre aktuellen Beschwerden besprechen, bräuchte ich ein paar persönliche Daten von Ihnen. Sind Sie damit einverstanden? Guten Abend, ja, natürlich. So, wie heißen Sie? Mein Name ist Volker Volker. Zerke. Okay. Können Sie bitte Ihre Vorname und Nachname buchstabieren? Aber natürlich, mein Vorname ist Volker, Vogel V, Otto, Ludwig, Karl, Emil, Richard, Volker. Und Ja, der und Nachname? Nachname ist Zerke, Zeppelin, Emil, Heinrich, Richard, K wie Karl und E wie Emil. Zerke. Zerke. Ja, Herr Zerke. Jawohl. Herr Seke, wie alt sind Sie? Ich bin 42 Jahre alt. Und wie groß sind Sie? 1,74 Meter. Ich mein Freund. Und zurzeit, wie viel wiegen Sie? Also okay, Sie haben nach meinem Gewicht gefragt. Ich bin 95 Kilo im Moment. 95. 95, ja. Ja, das ist eine Routinefrage. Und wie heißt Ihr Hausarzt? Das ist Dr. Heinrich. Heinrich. Heinrich, genau, das ist der ist in der Bahnhofstraße 12. Straße 12. Okay. In Und wen können wir kontaktieren im Notfall zum Angehörigen? Meine Frau. Frau. Okay. Herr Zelke, was führt Sie heute zu uns? Was kann ich für Sie tun? Also ich sehe seit ein paar Tagen schlecht. Ja. Es hat angefangen, es ist etwas auf beiden Seiten etwas verschwommen und ich merke, dass ich schlechter sehe und Ja. woher das kommt. Schlechter sehen. Ja. Und Sie haben gesagt, dass seit ein paar Tagen, zum Ja. Beispiel 5 Tage oder 10 Tage, was meinen Nein, Sie? also circa seit 5 Tagen. 5 Tage. Nur verschwommen oder haben Sie noch etwas andere Beschwerden? Also andere Beschwerden, ja, das kam mir noch hinzu. Also ich dachte, das geht wieder vorbei, aber ich habe so ganz trockenen Mund und ich habe das Gefühl, ich muss viel Wasser trinken. Ich bin müde. Und ich fühle mich einfach nicht gut, ich schlafe schlecht. Ich weiß nicht, was das ist. Ich mache mir so langsam Sorgen. Ja, trinken Sie viel, oder? Ja, Sie haben. ich habe oft einen trockenen Mund und manchmal habe ich das Gefühl, dass meine Zunge im Mund an den Gaumen klebt. Okay. Ich muss ich habe immer eine Flasche Wasser dabei, viel Wasser trinken. Und diese Beschwerden seit circa 5 Tagen Ja, alle. genau. Und haben Sie zum Beispiel in letzter Zeit auch zum Beispiel häufige Infekte ja, bekommen oder Ja, gut, ich habe Anfälligkeiten? immer wieder Infekte, also so grippale Infekte. Ich dachte, es ist jetzt Winterzeit, dass es normal ist und habe mir jetzt nichts dabei gedacht. Ja. Und aber ja, ich dachte, das ist normal. Okay, und auch ja, gehen Sie häufig als früher zur Toilette? Ja, das stimmt. Das ist auch jetzt seit ungefähr einer Woche. Ich habe das Gefühl, dass ich öfter Wasser lassen muss. Und ja, das ist verstärkt. Das stimmt. Ja, wollte ich auch sagen. Okay. Und in letzter Zeit haben Sie Gewicht verloren, oder? Eigentlich nicht. Also ich habe jetzt über die letzten 4, 5 Jahre sehr viel Gewicht zugenommen, circa 20 Kilo. 20 Kilo. Seit 5 Jahren ungefähr. Aber gut, ich nehme auch sehr viele Antidepressiva, weil ich ein bisschen Depressionen habe. Manche sagen, das kommt daher, aber abgenommen habe ich, das wäre schön, wenn ich abnehmen könnte. Diese Depression, was, wann was ja festgestellt? Och, das ist schon seit ungefähr seit 8 Jahren, ja. Und nehmen Sie dagegen etwas, irgendwelche Medikamente? Ja, ich nehme da regelmäßig. Im Moment habe ich zwei Medikamente. Und wie wissen Sie den Namen? Ach Gott, ist mir jetzt entfallen, aber irgendwas mit Bupropion, glaube ich, war das eine. Bupropion. Genau. Und das andere war, oh je, ich weiß nicht mehr, Venlafaxin. Ich habe so viele geändert, jetzt weiß ich nicht. Venlafaxin. Ja, ich Okay. habe Venlafaxin, ja. Wissen Sie Dosierung, oder? Nein, habe ich vergessen. Muss mal Ja, gucken. Das kein. ändert sich immer wieder bei mir. Okay, kein Problem. Ja, Herr Zerke, haben Sie Probleme beim Stuhlgang? Nein, das eigentlich nicht. Nein. Okay, und ja, haben Sie Schlafstörungen? Was haben Sie gemeint? Ich habe Sie. Schlafstörungen. Schlafstörungen, ja. Das ist einer der Gründe, warum ich Medikamente nehme. Ich kann einschlafen, aber ich kann nicht durchschlafen. Das heißt, ich werde Durchschlafen. Durchschlafproblem, ich werde in der Nacht wach und kann dann schlecht wieder einschlafen. Haben Sie Herzrasen, Brustschmerz, Herzklopfen oder Atemnot? Nein, das habe ich nicht, nein. Und wie ist Ihr Appetit? Essen Sie gut, ja oder? Ja, also das ist ein Problem, ja. Appetit ist zu gut. Ja, natürlich. Okay. Und haben Sie Schüttelfrost, Schweißausbruch oder Nachtschweiß? Nein, das habe ich nicht, nein. Aber was ein bisschen auffällt, ist, dass ich mich Ja. schlecht konzentrieren kann. Ja, und ich, dass ich ein bisschen vergesslich geworden bin, ja. Seit wann haben Sie diese Beschwerden, diese Konzentrationsprobleme oder? Das geht schon länger, vielleicht seit 2, 3 Monaten. Haben Sie Verdauungsprobleme? Ja, nicht immer, aber manchmal. Also ich bekomme manchmal Blähungen und manchmal so leichten Durchfall, aber nicht so oft. Auch Entschuldigung, auch Verstopfung gibt, oder? Nur Durchfall. Sehr selten, ja. Eher Durchfall, aber Verstopfung habe ich eigentlich nicht so. Okay. Haben Sie irgendwelche chronische Erkrankungen? Wie Ich gesagt, meinte zum nur Beispiel Bluthochdruck. die Depression Ja, natürlich, außer Depression. und ansonsten eigentlich nicht, nein. Okay. Und haben Sie irgendwelche, außer diese zwei Medikamente, regelmäßig irgendwelche Medikamente eingenommen, oder? Nein, regelmäßig nicht. Nein. Ab und zu, wenn ich mal Schmerzen habe, nehme ich Ibuprofen, aber sonst nicht. Ibuprofen. Okay. Und sind Sie schon einmal operiert worden? Nein, bisher nicht. Nein. Haben Sie irgendwelche Allergie? Also gegen Medikamente jetzt nicht, aber gegen Pollen. Pollenallergie. Ja. Und wie äußert sich? Och, das ist immer ganz schlimm. Meine Augen tränen, meine Nase läuft. Ich muss oft niesen und bin ja, müde. Die Schlafstörungen werden schlechter. Und da muss ich immer Medikamente nehmen und dann geht es einigermaßen. Okay. Und welche Medikamente? Ist Cetirizin. es bestimmte Medikamente, oder? Cetirizin. Set. Okay. Beibedarf. Genau, ja. Und Herr Zelke, rauchen Sie? Nein, nein. Trinken Sie Alkohol? Oh, sehr, sehr selten, eigentlich fast nie. Was meinen Sie zum Beispiel, einmal pro Woche oder einmal pro Monat? Wenn ich mal auf einer Einladung bin, auf ein Geburtstag Okay. vielleicht, oder wenn man mal abends mal zum Essen weggeht, aber ansonsten nicht. Und ich möchte wieder ja am aktuelle Beschwerden zurückkommen und haben Sie Kribbeln oder taub Heißgefühl oder Kribbeln? Bisher noch nicht, nein, ist mir nicht aufgefallen, nein. Okay. Das ist eine Routinefrage. Bitte nehmen Sie nicht persönlich. Hatten Sie oder haben Sie Kontakt mit irgendwelchen Drogen? Oh nein, nein. Sind Sie wohl ständig gegen Krankheiten und Corona geimpft? Ja, also mein Hausarzt schaut sich das immer an. Also meine Impfungen sind komplett. Okay. Und waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein, nein. Ich war zuletzt einmal in Frankreich, kurz beruflich, aber sonst nicht. Okay. Und in Ihrer Familie gibt es bekannte chronische Erkrankungen wie Ja, Bluthochdruck, Zuckerkrankheit? meine Mutter hatte Diabetes. Die ist leider vor 2 Jahren verstorben, hatte einen Schlaganfall. Seit vor 3 Jahren. Vor 2 Jahren ist meine Mutter verstorben. Sie hatte einen Okay. Schlaganfall. Aber sie hatte auch Diabetes lange Jahre. Und mein Vater hatte hohen Blutdruck. Ihre Mutter, bekam die Tablette gegen diese, Das weiß ich nicht. Er hat oder und hat auch Insulin auch gehabt. beide, Tablet und Insulin. Ja, ich glaube, die hat beides gehabt, ja. Und ja, ihr Vater lebt noch. Mein Vater lebt noch, der hat hohen Blutdruck und soweit ich weiß, nimmt er da auch Medikamente her. Ja. Haben Sie Geschwister? Nein. Sie haben schon gesagt, ja, Sie sind verheiratet. Haben Sie Kinder? Ich habe 2 Kinder, ja. Die sind, der eine ist 10 Jahre alt und der andere 7. Sind Sie gesund? Ja, die haben glücklicherweise bisher nichts, ist alles gut. Was machen Sie beruflich, Herr Zirke? Ich bin Logistiker. Ich bin bei einer großen Firma, also für die Logistik im Lager zuständig. Ich bin der Abteilungsleiter. Lagerabteilung. Also genau, Lager und bin halt dort für die Koordination und die Logistik zuständig. Okay. Und haben Sie Stress bei der Arbeit? Ah, natürlich, Stress gibt es immer. Treiben Sie Sport, Herr Zerke? Nee, leider nicht. Das wäre schön. Mika, kannst du ein bisschen leise sein? Eine Blume. Herr Zelke, besuchen Sie regelmäßig Ihre Urologe? Nein, bisher war ich jetzt nicht beim Urologen, nein. Aber das ist sehr wichtig. Nach der 40 Jahren, man Ja. muss ja mindestens einmal pro Jahr. Ja, echt, oder? Aber bisher habe ich jetzt nie das Gefühl gehabt oder das Bedürfnis, zum Urologen zu gehen. Ja, für Vorsorgen. Als Vorsorge, gut. Ja, als Vorsorgen. Wenn Sie das empfehlen, Herr Doktor, dann können Ja, wir. natürlich, das ist sehr, sehr wichtig für Sie. Ja, man geht halt als Mann sehr ungern zum Urologen, ne? Ja, Herr Zelke, gerade bin ich mit meinen alle Fragen fertig. Okay. Und was gibt es noch, das zu ja, hinzufügen möchten Sie Vielen Dank. hinzufügen? Das macht mir Sorge natürlich, diese Symptome, insbesondere, dass eine Sehschwäche da aufgetreten ist plötzlich. Und deswegen bin ich zu Ihnen gekommen. Ja, natürlich, wir machen alle. Gibt es noch zwei Schritte? Zuerst werde ich Sie körperlich untersuchen, danach etwas Blut. Danach nehme ich etwas Blut Ihnen ab und sowie ein paar operative Untersuchungen durchführen. Machen das alles noch heute Abend, oder? Natürlich, ja. Ah, gut. Innerhalb, ich glaube, innerhalb 2 oder 3 Stunden können wir es schaffen. Oh, das ist gut. Das freut Ja. mich. Ah. Ja, wenn alle Befunde vorliegen, dann bespreche ich mit meinem Chefarzt, Oberarzt, und dann ich komme Ihnen zurück und wir sprechen für Vorgehen. Ja, das ist gut. Mein Nachbar hat schon gesagt, dass Sie ein guter Arzt sind und dass das Krankenhaus auch sehr gut ist. Ja, vielen Dank. Super. Dankeschön. Bitte schön. Okay. Ja. Hallo. Kannst du oder nicht? Ja. Darf ich eine Frage stellen? Bitte schön. Ja, natürlich. Ist Ihnen, ja, Sie haben schon gesagt, ja, ich habe Depressionen, aber ist Ihnen in den letzten Tagen aufgefallen, dass Sie sehr schnell gereizt reagieren? Ja, das habe ich immer wieder, aber so auffällig war das jetzt nicht. Nein. Auffällig gut. Und wann haben Sie zuletzt Blut abnehmen lassen? Oh, das ist schon länger. Vor circa einem Jahr. Danke schön. Darf ich? Bitte schön, natürlich. Haben Sie Veränderungen an den Augen bemerkt in letzter Zeit? Ich Ja. meine hervortretende Augapfel. Ach so. Das jetzt nicht, nein. Nur diese Sehverschlechterung jetzt. Und haben Sie Schwellung im Hals bemerkt? Schwellungen? Nein. Nein. Nein. Danke. Mein Hausarzt hat gesagt vor einem Jahr, dass meine Zuckerwerte sehr grenzwertig sind. Also dass dieser Langzuckerwert, da war so bei 6,1. Darf ich eine nochmal Frage stellen? Aber natürlich, ja. Haben Sie bemerkt, die überriechende Urin? Also ja, so ein bisschen. Der riecht etwas stärker und er ist so ein bisschen dunkler. Dunkler. Dankeschön. Darf ich fragen? So, wir können gerne weitermachen. Ja. Darf ich fragen? Ist da noch eine Frage? Ja. Bitte. Haben sich Schmerzen irgendwelche Körperteile? Wo Schmerzen? Irgendwelche Körperteile haben sich Schmerzen? Also zusätzlich Schmerzen habe ich jetzt nicht, nein. Haben Sie früher ähnliche Beschwerden gehabt? Nein, nein. Deswegen habe ich jetzt, hat mich das etwas verängstigt, weil ich das erste Mal jetzt so habe, ja. Ich habe nicht gehört, leiden Sie unter Also, Fieber, Schüttelfrost oder nein, nein, Machtlos? nein, nein, bisher nicht, nein. Okay, danke. Nein, ich kann nicht. Nein, ich kann nicht. So, wollen wir fortfahren? Ja. Entschuldigung, kann ich fragen? Noch Darf ein. ich fragen? Haben Sie Haarausfall? Ja, Sie sehen, ich habe ganz wenige Haare, ja, aber das sind schon länger schon so. Ist nichts ab. Entschuldigung, darf ich noch mal eine Frage stellen? Jo, ja, natürlich. Hat Ihre Frau bemerkt, dass eine überriechende Mund? So ein bisschen, ja. Also Sie hatten vorgestern darauf angesprochen, dass der Atem etwas stärker riecht. Das stimmt, ja. Aber das ist neu. Hatte ich früher nicht. Oh, für die habt ihr gehabt. Okay, bevor nächste Fragen kommen, soll ich vielleicht ein paar Ergebnisse für den untersuchenden Doktor sagen, Okay. was die Ergebnisse sind. Sie haben Blut abgenommen. Ja. Nüchtern Blutzucker 430. 430, Niere 1,2. Kreatinin. Leberwerte ganz leicht angestiegen. GOT, GPT. Der Rest war soweit eigentlich in Ordnung, ja. 302, oder? Nüchtern Zucker. 430. 430. Okay, das könnte eine Diabetik Ketoacidose sein. Und dann müssen wir ja sofort sie an Monitor anschließen. Jetzt die Laborergebnisse, jetzt Ja. Übergabe an den Oberarzt. Sie stellen Ihre Verdachtsdiagnose und dann machen Sie einen Therapievorschlag. Okay. Okay. Okay, ja. Ich bin bereit, ich bin der Oberarzt. Ja, guten Tag, Herr Oberarzt. Ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen und möchte ihn Ihnen gerne vorstellen. Haben Sie kurze Zeit für mich? Sie haben immer so interessante Patienten, das freut mich. Bitte schön. Ja. Herr Volker Zerke, 42 Jahre alt, 1,74 Meter groß. 95 Kilo schwer, stellte sie heute bei uns vor. Der Patient klagte über seit 5 Tagen bestehende langsam aufgetretene Sehstörungen in Form von Verschwommen. Begleitet berichtet er über trockenen Mund, Müdigkeit, Fatigue, Polakisuri, Polydipsie und Infektanfähigkeit. Zusätzlich gab der Patient eine Gewichtszunahme von 20 Kilo innerhalb ein Jahr. Nein, 5 Jahre. 5 Jahre. Ach, Entschuldigung. In der vegetative Anamnese bestehen eine ab und zu mal bestehende Diarrhoe und Depression bedingte Insomnie. Als Anvorerkrankungen besteht eine Depression, die mit Bupropion und Fenlavaxin behandelt, seit 8 Jahren Behandelt wird, ja. behandelt wird. Okay. Ja, und er hat eine Pollenallergie, die sich als Augentränen, Niesen und Rhinitis oder Rhinitokonjunktivitis äußert. Rhinokonjunktivitis, genau. Ja, Rhinokonjunktivitis äußert. Und dagegen nimmt er Cetirizin ein. Okay. Und er ist nicht Raucher und trinkt sehr selten oder gelegentlich Alkohol. Er kontakt nicht mit Drogen und in der Familienanamnese der Vater litt an Diabetes, die Mutter litt an Diabetes mellitus Typ 1, aber Insulin, okay, Typ 2. Ja, in letzter Zeit, manche Patienten benutzen auch Insulin, okay. Ja, Typ 2. Und vor 2 Jahren ist sie an Apoplex verstorben. Der Vater leidet an arterieller Hypertonie Und ich habe vergessen, ob die gut eingestellt oder nicht. Aber ja, Man war. Man okay. war. Ja. Und er hat keine Geschwister. Er ist verheiratet und hat zwei gesunde Kinder. Ein im Alter von 10 und andere im Alter von 7. Er arbeitet als Logistiker in einer Firma in Lagerabteilung. Und ja, er treibt nicht regelmäßig Sport und er hat viel Stress bei der Arbeit. Okay. Ja, meine Anamnese ist das. Und ja, aufgrund der Symptomatik habe ich den Verdacht auf eine Diabetes mellitus. Dafür sprechen ja Polakisuri, Polydipsie, Sehstörungen und Infektanfähigkeit. Haben Sie Laboruntersuchungen gemacht? Nein, ja, muss ich natürlich zuerst ja, Blut abnehmen Ich habe Ihnen und vorhin die Laborwerte. okay. Dann je nach dieser Befunde, okay. Ich spreche je nach dieser Befunde. Und ich habe schon Laborergebnisse ja, bekommen. Und Nüchternzucker ist leider ja, 430. Und ja, das ist eine Diabetik Ketoacidos. Haben Sie Blutgase auch gemacht? Nein, leider nein. Richtig. Dann ja, Dann können führe ich sofort durch auch diese genau. Blutgasanalyse. Und natürlich, ja, um den Verdacht zu bestätigen, zuerst ja, werde ich die Patienten körperliche Untersuchung, danach sofort eine Blut, wir haben schon ja, abgenommen. Und Urin haben Sie auch untersucht, nehme ich an. Urin, ja, auf jeden Fall. Und Was ist im Urin aufgefallen? Was ist im Urin? ja, Kreatinin, Urekreatinin und Zucker natürlich. Glucose, Kreatin, Glucose, Urin. Glucose. Sie sehen Protein eventuell durch den Diabetes. Oder auch ja, auch Erythrozyten, Protein. Vielleicht kann eine Retinopathie entwickelt. Oder ja. Als ja, Bestätigungstesten ja, führe ich zum Beispiel zuerst nüchtern Zucker. Und auch kann ich auch eine Oral-Glukostoleranz-Test durchführen oder Gelegenheit Zucker messen, wenn zum Beispiel über 200 und Ja, dann Symptome kommen. das ist richtig, aber Sie haben ja schon im Moment einen hohen. Ich für eine normale Diabetes-Diagnose, ja. Sie müssen erstmal diese Akutsituation. Und wir müssen natürlich sofort einen Zugang legen und eine ja, Flüssigkeit mit Insulin ja, einsetzen. Und zum Beispiel pro Kilo können wir ein Unit Eine Ein. Insulin ein Unit hinzufügen. Okay. Sehr gut. Also das heißt, Sie haben hier eine hyperglykämische Entgleisung, Ja. Erstdiagnose. Sie machen eine ausgiebige Diagnostik, Blutgase, messen den Urin, Ultraschall, Leber und Niere machen Sie noch. Natürlich, ja. EKG wäre wichtig. Was sind wären Ihre Differentialdiagnosen? Woran denken Sie noch? Ja, Wenn der Patient jetzt kommt und hat Sehstörungen oder natürlich eine Hypothyroidie, eine was? Hypothyreose, Eine Hypertrophie. Hypo, Nein, Hypothyreose. Hypothyreose, ja. Ja, Hypothyreose. Eine Hypothyreose, jawohl. Ja, Hypothyreose und ein metabolisches Syndrom Okay, ja. und Herzinsuffizienz. Ja, gut. Ja, okay, Herzinsuffizienz, muss man auch mal denken, natürlich, klar. Ja, natürlich. Wenn jemand gute Sehstörungen hat, woran denkt man noch? Gehirnproblemen, zum Beispiel Gehirntumoren. Zum Beispiel, richtig, jawohl. Zum Beispiel kann eine Drucke über Nerv Optikus machen, zum Beispiel. Okay. Occipitalbereichs oder Occipitallappentumoren. Ein was für Tumor? Occipitallappen oder Lappentumor, okay, also ein Hirn, Sie jawohl. und was noch? Ja, das ist alles für mich. Haben die Kollegen vielleicht noch Vorschläge oder andere Ideen, was es sein kann oder woran? Viele, Entschuldigung, viele hat Multiple Sklerose. Okay, sehr gut. Also an einer neurologischen Erkrankung muss man. Ja, eine neurologische und ja, auch Alter ist nicht sehr nicht sehr, sehr alter und der kann ja jünger sein und deswegen können wir Multiple Sklerose äußern. Okay. Oder der Vater hat einen hohen Blutdruck. Vielleicht hat der Patient auch einen hohen Blutdruck. Ja, natürlich eine Arteriovertonie muss ich auf jeden Fall denken. Genau, muss man auch untersuchen. Sehr gut. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Herr Doktor. Das haben Sie gut gemacht. Und vielen Dank. Diese, die Vorstellung, die Differentialdiagnosen. Sehr gut. Haben vielleicht die Kollegen noch ein paar Vorschläge oder Ideen oder Anmerkungen, Kritiken? Alle sind sie glücklich. Alle sagen, Dr. Lockmann hat es super toll gemacht. Er hat die Ja, Prüfung. vielen Dank. Er hat die Prüfung bestanden. Inshallah. Inshallah. Okay, ja, das war sehr gut. Sie waren ruhig, sie waren langsam, haben gute Fragen gestellt. Auch die Grammatik fand ich gut. Zu der Mutter haben Sie gesagt, sie litt an Diabetes, also eine Vergangenheitsform. Ja, der ging mit. Leidet, also sehr gut. Sie haben eine schöne Übersicht gemacht, gute Fragen gestellt. Ich glaube, Ihre Anfangsdiagnose war auch Diabetes. Ja. Genau. Dieser Patient ist wirklich gekommen vor 2 Wochen. Oh, schön. Genauso wie ich es geschildert habe, kam mit Sehstörungen. Und wir hatten vor einem Jahr, da war der HbA1c noch bei 6,1. Ja. Wir hatten keine Therapie. Und jetzt innerhalb von, glaube ich, 9 Monaten. Jetzt hat er im Labor ein HbA1c von 11. Und was haben Sie gemacht zum Beispiel bei dieser Ketoazidose-Koma? Ich habe ihn gleich ins Krankenhaus geschickt. Er ist stationär behandelt worden, also im Krankenhaus, Ja. ungefähr eine Woche dort. Die haben ihn jetzt auf Insulin aufgestellt, eingestellt, klar plus Metformin. Aber da er sehr übergewichtig ist, will ich ihn vom Insulin wegbekommen. Ja, natürlich. Dafür diese neueren, diese GLP-1-Medikamente, dieses Ozempic oder Mounjaro. Also das, was den Diabetes behandelt, aber auch gleichzeitig Gewicht abnehmen lässt, Ja. dass man ihn damit ein bisschen unterstützt. Und klar, und Verlaufskontrolle, Natürlich, Laborkontrolle, Zuckerkontrolle und Verkehrskontrolle. dass der Zucker sich so um den Bereich 110, 120 oder 130 hält. Ne? Jawohl. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Und immer noch keine Fragen. Immer noch keine Fragen, Mashallah, oder?